Oh, den hat's, gesplittet. Nee, es sind wirklich zwei Charaktere. Die Charaktere sind so komplex, dass sie auf ein halbes Blatt passten. Ja. André, kennst du den Hintergrund? Ja, ich habe natürlich ein bisschen mehr gelesen aufgrund der Anthologie, die ich mir gemacht habe. Mhm. Gut. Also kann ich schon mal anfangen zu erklären. Ja, danke. Okay. Also, wir spielen Seelenfänger Täuscherland, heißt der Spaß. Das Rollenspiel heißt so, weil es gibt in dieser Welt sogenannte Seelenfänger. Bei den Charakteren ist einer dabei, deswegen fange ich nämlich damit an. Seelenfänger sind im Endeffekt erst mit Magiern zu vergleichen. Das sind halt eben ja, Menschen, die halt dazu ausgebildet wurden, die im Diesseits wandelnden Seelen Verstorbener ja, zu bändigen, einzufangen, zu beherrschen. Die gibt es im Endeffekt in drei Ausprägungen. Jetzt stelle ich schon wieder fest, dass ich mir diese Ordensnamen merken kann. Es gibt einmal die Erlöser, das ist das, was auch dabei ist. Die sind auch der ursprüngliche Orden im Endeffekt. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, alle Seelen im Endeffekt einzusammeln und zumindest auf lange Sicht zu erlösen, also sprich in die Anderswelt ins Jenseits zu schicken. Dann gibt es, ich glaube, die heißen der reinigende Marter, aber ich gucke mal eben nach, bevor ich hier euch noch irgendwie was Falsches erzähle, das wollen wir ja nicht. Nee, die heißen Orden der tilgenden Flamme. Die sind halt der Meinung, dass die haben sich im Endeffekt ursprünglich noch von den Erlösern abgespalten, weil die sind halt der Meinung, nein, eine Seele, die, die jetzt noch im Diesseits ist, die ist aufgrund ihrer Sünden noch da und der einzige Weg, die halt im Endeffekt ordentlich zu behandeln ist, ja, ins Feuer damit. Purge. Genau. Nicht Purge the Mutant at the Zero, aber in dem Falle Purge the Ghost. The Demon. Ja. Und, jetzt mal, und dann gibt es noch den dritten Orden, ist der Orden der reinigen Marter. Die denken hingegen schon, dass Geist erlöst werden sollte am Ende. Die sind aber auch der Meinung, dass die halt eben böse Seelen sind, die nicht ohne Grund da sind, wo sie jetzt sind. Das heißt, die müssen nochmal ordentlich schuften, bevor es weitergeht. Mit anderen Worten, die werden halt ja, ordentlich gemartert, gefoltert und ausgenutzt und dann irgendwann mal doch erlöst. Eben dann nicht durchs Feuer, sondern die werden dann wirklich weitergeschickt. Ja, so viel zum Seelenfänger, jetzt zum Täuscherland. Und zwar der ja, Erfinder und oberste Meister dieses Ordens der reinigenden Marter. Der hat damals, als fiese Barbaren ins Reich einfielen, hat er den König beraten und hat ihm überzeugt, der einzige Weg, das Reich vor diesem Unheil zu bewahren, wäre jetzt halt mal ordentlich Druck zu machen und halt mit einem magischen Ritual das Reich zu schützen. Er ist also los mit der Armee des Königs, hat dann irgendein tolles Ritual gemacht. Er hatte auch Erfolg. Ja, die Barbareninvasion wurde abgeworben, aber im Endeffekt wird jetzt das komplette Reich, das jetzt auch Täuscherland heißt, wurde halt von einer riesigen ja, Nebelwand umgeben und seitdem sind die Schleier im Endeffekt zwischen dem Diesseits und dem Jenseits deutlich dünner geworden, sodass es immer mehr Geistererscheinungen gibt und vor allen Dingen hat er dafür gesorgt, dass der größte Teil der Armee des Königs noch auf der falschen Seite der Nebelwand ist, also war. Mit anderen Worten, er hat danach de facto die Macht im Staat übernommen. So, das Ganze ist halt ein Dark-Fantasy-Setting. Ihr müsst euch jetzt also wirklich vorstellen, also Sklaverei, gerade in diesen Zeiten, ist völlig normal. Es gibt einen großen Frauenüberschuss, weil die meisten Männer waren halt im Krieg und, wie ich gerade schon sagte, viele sind auch nicht wieder zurückgekehrt, weil man kann zwar durch diese Nebelwand gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht überlebt, ist sehr hoch. Und wenn man es überlebt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da mit geistiger Gesundheit wieder rauskommt, nicht sehr hoch. Also sprich, es kommen sowieso nur wenige durch und die, die durchkommen, haben meistens einen an der Klatsche danach. Ja, es ist nett formuliert. Was ist der Unterschied zum normalen Leben? Wollte ich auch gerade fragen. Das ist keine, dass man dafür keine Nebelwand braucht. Da reicht ein bisschen Bürokratie für. Ja, wir, unser Abenteuer spielt in einem schönen Dorf. Ist das grün? Grüntal. Nee, ja. Grünwald, oder? Oder Grünwald. Ja, Grünwald. Das Ganze, wir sind 7 Jahre nach dem, ja, nach dem Flugfall, also diesem. Willst du den noch? Achso, ich habe ihn hier als PDF, okay. Weil peinlicherweise ich hätte ihn auch zu Hause gehabt, fiel mir gerade ein als. Also wie gesagt, auf, raus. Ja. Da ich jetzt nicht wusste, ob ihr das Abenteuer gelesen habt, was da drin war, habe ich jetzt ein anderes Abenteuer vorbereitet. Das spielt auch vor den Ereignissen. Die halt sozusagen in diesem Starter-Set drin stehen. Ja. So. Jetzt müsstet ihr langsam anfangen, euch einen Charakter auszusuchen. Ansonsten ist es halt, ihr seid in Australien. Das ist eine, war schon immer eine sehr abgeschiedene ländliche Gegend, stark bewaldet. Ich habe schon einen Kampfveteran genommen. Es gibt Gaukler. Es gibt halt im Umland Miracle-Wirker. Und besonders an diesem Land ist halt im Endeffekt, genau, man ist nicht besonders kampffreundlich und man liebt Kampfhunde. Deswegen gibt es auch einen großen Hundezwinger und es gehört zum Ton, einen eigenen selbstgebrachten Schnaps vielleicht im Haus zu haben und einen Kampfhund zu besitzen. Wichtig ist, es wäre gut, wenn einer entweder den Seelenfänger oder die Priesterin nimmt. Also eins von beiden brauchen wir auf jeden Fall. Weil sonst wäre das auch kein. Also eigentlich müsste der Seelenfänger dabei sein, damit es ein richtiges Seelenfänger-Abenteuer ist, aber es geht auch ohne. Aber. Das ist halt hier schon. Ja. Wir können ja, sieht aus wie eine Priesterin, los. Nee, die Priesterin liegt gerade da vorne. Wenn ich allerdings richtig durchzähle, ist die Chance, dass einer der beiden Charaktere mitkommt, relativ hoch. Ja, ist gezwungenermaßen. Es sind 5, wir haben 4 Leute. Du kannst auch, wenn du möchtest, mir den Seelenfänger geben, Christian Gaukler. Passt schon. Ich hatte jetzt zwar eine Idee für deinen eigenen Charakter mir schon überlegt, aber okay. Ja, es hätte jetzt die. Das Problem ist halt bei Fate, dadurch, dass du durch die Aspekte so extrem Einfluss auf das Spiel nimmst, hätte ich dann ohne Abenteuer kommen müssen. Ob wir das dann zeitlich geschafft hätten, hier rauszukommen, ist die andere Frage. Aber ich weiß ja nicht, wie lange die Aufnahme werden soll. Egal. Ich schneide nachher dementsprechend schon irgendwie stückchenweise. Und wie viel Speicherkarte ist da drin? 264, 128, weiß ich jetzt nicht. 128, also wir haben Zeit. Ja. Akkus sind voll. 48 Stunden später, zusammengeschnitten auf 1 Minute. Das war 96. Ein bisschen gestaucht, wir hören uns alle ein bisschen piepsig an. Züge wie in Hollywood, ne? 8 Monate dreht für 1 Stunde. Ja. Wie gesagt, also wir haben den Seelenfänger, haben wir jetzt, also die Priesterin muss nicht unbedingt mit. Ne, ich bleib dann bei. Schreien. Ja, ganz entspannt. Wir sind ja hier, wir haben ja keine Hast. Also ich habe gerade gehört, Akku und Speicherkarte sind, also Akku voll, Speicherkarte leer, andersrum wäre doof. Letzter gebe ich auch, oder? Nee, aber ich habe ja noch ein drittes Paar Akkus. Also läuft. Ich sehe schon, daran wird es nicht scheitern. Geht ja nur darum, damit der Jörg mal hört, wie es geht. Ja genau, was wollt ihr jetzt damit machen? Also so ist Wir werden es jetzt, ist ja ab nächste Woche startet ja das Crowdfunding. Ja, ich. Also die aktive werde Phase. Dabei sein, ja. Und wir werden es dann so stückchenweise so mal raushauen. Mhm. Also jetzt nicht komplett, das ist einfach zu groß, aber Nee. Einfach um mal zu zeigen, wie es funktioniert. Wir haben zwar jetzt auch noch den ein oder anderen YouTuber und Blogger und so, wo noch was kommt, aber bot sich halt an. Von daher. Schauen wir mal. Das ist der erste Schritt zur Radiostimme. Ja. Oh je. Der Alex wollte ja gerne ins Callcenter wechseln. Ach, fuck that shit. Hm? Callcenter wechseln. Mein Name ist Alex, was kann ich für dich tun? Ja. Man muss aber vorher noch eine halbe Stunde Human spielen. Das ist wenigstens noch irgendwo ein Callcenter, wo man gerne arbeiten könnte. Weil da hilft man Leute und da wollen die Leute einen angerufen. Das ist inbound. Inbound ist okay. Ja, das kenne ich. Ich war auch mal ein halbes Jahr inbound im Service Desk. Zum Glück nur ein halbes Jahr, das hat gereicht. Ne, das funktioniert ja noch. Schrecklich wird es, wenn du im Callcenter outbound bist und den Leuten irgendwas andrehen willst. Und da sage ich, nein, das mache ich 3 Tage, dann gucke ich immer schon sehnsüchtig auf das Fenster. Aufs der Stock hoch. Lass mich hier raus, ich gehe betteln. Ich brauche kein Gehalt. Wuhu, clear. Also kurz an der Aufbau, da will ich glaube ich auch rumklären. Hat hier jemand vielleicht so ein Nothämmerchen? Wenn du verzweifelt kommst, du gehst auch ohne Nothammer. Und der Chef reicht mal ein Notebook haben. Da bist du ja 3 Tagen zu ihre, da rennst du so durchs Fenster. Ja. Da wolltest du die jetzt fühlen, dann tausche ich. Was? Ja, ich hab sie in der Hand hier, den Seelenfänger. Kleine Entscheidungshilfe, ihr könnt es auch auswürfeln. Na ja, gut, dann lassen wir das. Okay, dann bleibt. Warum kriegst du den unteren Zettel trotzdem noch? Weil dann die Regeln für das Seelenfangen. Aha. Die Dame packe ich einfach mal zur Seite. Kommen wir nicht mehr. So, weil ich lasse mal hier liegen. So, jetzt kurz mal zu den Charakteren. Ich hatte das richtig verstanden, Fate gar nicht. Ne? Also vielleicht mal zufälligerweise im Internet über das Wort gestolpert, aber noch nie gespielt. Ja. Gut. Gut zusammengefasst, ja. Ja, dann kurz zu den Charakteren. Also ein Charakter setzt sich im Endeffekt aus, ja, 4 Dinge zusammen, das sind einmal seine Aspekte, seine Fertigkeiten, dazu gehören noch Stunts und dann gibt es im Endeffekt ja noch Stress und Konsequenzen. Das ist im Endeffekt sein, ja, sein Schadenstrack, um das mal mit anderen Spielen zu vergleichen, wobei das nicht ganz stimmt. Brauchen wir noch Pokerchips, die habe ich aber reichlich von dabei. Aspekte sind im Endeffekt beschreibende, ja, Attribute eures Charakters. Das sind halt einzelne Schlagworte oder kurze Sätze, Aussagen, die so ein bisschen beschreiben, was ihr macht, was ihr seid. Es gibt halt einmal ein Konzept. Das ist halt klassisch, wie man es von anderen Rollenspielen auch kennt. So die Grundbeschreibung, was den Charakter ausmacht. Gibt es immer ein Dilemma. Das ist so, ja, die dunkle Seite des Charakters. Wir wollen ja nicht alle strahlende Helden spielen. Und dann gibt es in der Regel, abhängig davon, was man gerade macht, gibt es auf jeden Fall immer noch weitere Aspekte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die Charaktere gemacht hat, weil ich habe hier so ein, zwei Zweifel, weil, ob die hundertprozentig konform sind mit Fate Core, aber da ich auch nur eine Vorabversion der Original, der vollständigen Regeln gesehen habe, weiß ich auch noch nicht so genau, wo die Reise dahin geht. Daher nehmen wir das jetzt einfach mal so, wie das ist. Was macht ihr mit den Aspekten? Ihr kriegt gleich von mir noch Fehlpunkte, auch bekannt als Pokerchips. Die könnt ihr im Endeffekt einsetzen. Und zwar immer dann, wenn ihr in der Situation einen Zusammenhang im positiven Sinne zu einem eurer Aspekte seht. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand die stahlharte Eisenfaust des Nordens ist und er möchte sich gerade durch eine Backsteinwand prügeln, wäre das durchaus, da könnte man sagen, das passt zusammen. Wenn jemand die flüsternde Seidenzunge ist und gerade jemanden in einem säuselnden Gespräch von irgendwas überzeugen möchte, passt das auch ganz gut. Wenn jetzt jemand begnadeter Artist ist und erklären möchte, warum er deswegen in der Lage ist, bei einer Bank einen Kredit aufzunehmen und da einen Bonus drauf haben möchte, passt das wiederum nicht. Außer man wird wirklich sehr kreativ. So, was kann man mit Aspekten machen? Man kann sich nachdem man gewürfelt hat, das ist der wichtigste Teil dabei, einfach einen Bonus von 2 auf den Wurf. Es wird immer mit 4 Würfeln gewürfelt. Auf den Würfeln sind einfach Plus und Minus. Das Ganze wird dann addiert. Das wäre jetzt also eine mächtige 0, die ich hier gewürfelt habe. Da kommt dann eventuell, wenn vorhanden, noch ein Fertigkeitswert drauf. Die liegen zwischen plus 0 und plus 4. Und dann eben nochmal theoretisch eine plus 2, wenn man hat durch einen Aspekt. Eventuell noch was durch einen Stunt, da kommen wir gleich noch zu. Das ist, das ist das eine. Man darf alternativ, würde ich bei diesem Wurf zum Beispiel empfehlen, einfach normal würfeln. Für das Ausgeben eines Punktes. Man kann auch noch Teamwork machen, das ist aber, das muss dann halt passen. Also sprich, wenn man einen Aspekt hat, der in einer Situation passt, wo eigentlich jemand anders dran ist und es ist jetzt kein aktiver Wettstreit, also sprich, man kämpft zum Beispiel nicht gegen irgendwas oder so, sondern es geht darum, jetzt zusammen eine Wand hochzuklettern oder so. Gäbe es die Möglichkeit, die plus 2 auch sozusagen für jemanden anderen weiterzugeben. Und man kann sich gleichzeitig auch mit einem Aspekt, wenn man selber passiv angegriffen würde, das ist ein bisschen, es geht jetzt schon tief in die Regeln rein. Also passiver Widerstand ist, wenn man halt selber nicht würfelt. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt aus dem Stegreif gar nicht, was es sein soll, weil meistens, wenn gegen einen selbst gewürfelt wird, dann hat man halt keinen Widerstand, man darf mal aktiv dagegen würfeln. Auf jeden Fall, das könnte man auch noch machen, aber da können wir im Zweifelsfall nochmal drüber gucken. So, das ist die eine Sache. Es gibt auch noch die andere Schattenseite, nämlich die Frage, wie kommt man denn an diese Dinge? Also ihr werdet gleich welche am Anfang haben, und zwar so viel wie eure Erholungsrate ist. Die steht irgendwo damit in dem Kästchen drin. Ja, es müsste bei fast allen so Richtung 3 gehen. Immer dann, wenn einer eurer Aspekte so ausgelegt werden könnte, dass ihr etwas Negatives tut, werde das nicht immer machen, kann ich reizen. Das könnt ihr nebenbei aber auch bei anderen machen. Reizen heißt, man hat die Entscheidung. Jetzt mal zum Beispiel, ich muss mal bei dir drauf gucken, was du hast. Du hast ja Unerfahrenheit gepaart mit Hochmut als Dilemma. Mhm. Immer dann, wenn du in einer Situation bist, wo du etwas sehr Dummes tun könntest, weil du es einfach nicht besser weißt, oder vielleicht doch besser weißt, aber der Meinung bist, du kannst das einfach, weil du so gut bist. Sagen wir mal, da ist ein riesiges Nebelmonster und du als Seelenfänger bist natürlich ein Feind von fiesen Monstern aus diesem, das diesseits und jenseits vereinenden Nebel. Und du bist der Meinung, einfach weil du es kannst, musst du da rangehen, weil du selber als Spieler weißt, das ist vielleicht keine gute Idee, aber ich könnte sagen, möchtest du nicht vielleicht doch versuchen, dann biete ich dir dafür einen Punkt an. Dann kannst du sagen, den nehme ich, dann musst du dich natürlich entsprechend verhalten. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es wäre schon eine ziemlich gemeine Geschichte, wenn ich das machen würde. Man kann auch immer ablehnen, dann muss man selber aber einen Chip abgeben. Es ist halt immer so, das ist halt so ein bisschen Schacher mit dem Teufel an der Stelle. Ja, das sind die Fate-Punkte. Eine Sache gibt es auch noch. Ihr könnt die jederzeit benutzen, um der Welt ein Detail hinzuzufügen. Also sprich, ihr wollt jetzt halt, dass irgendwas etwas anders ist, als es gerade in meiner Beschreibung war. Bevorzugt immer Dinge, die ich einfach nicht erwähnt habe, weil es war ein bisschen schöner, wenn man jetzt nicht die Welt komplett umstellen muss. Aber tendenziell geht alles. Ich habe da aber ein Vetorecht, muss man dazu sagen. Die Nebelbank wegdichten. Ach, ja. Genau. Ich glaube, da reicht ein Schicksalspunkt nicht für raus. So. Ansonsten, ihr habt halt Fertigkeiten. Die habe ich ja gerade schon gesagt, die liegen immer zwischen plus 1 und plus 4. Die sind immer in so einer Art Pyramide angebaut, also sprich, ihr habt oben an der Spitze euren großartigsten, besten Skill mit plus 4, der wird gestützt von 2 plus 3ern, die wiederum dann von 3 plus 2ern und so weiter. Also, es sollte so sein, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich bin mir bei diesen Charakteren nicht 100% sicher. Ich habe 2 Vierer. Das ist 2 Vierer? Stämme. Eigentlich gedopt. Das ist ja cool. Kommt der mit gedopt Charakter an? Ich hab den nicht ausgedruckt. Naja, ich hab's nicht geschrieben. Vielleicht hat er irgendwo anders irgendwas weniger. Interessanterweise nein. Das war jetzt nämlich auch meine Vermutung. Wie gesagt, es kann sein, er hat relativ viele Aspekte. Es kann sein, dass da irgendwas möglich ist, aber ich vermute fast, dass es ein. Ich glaube, er sollte keine plus 4 Heimlichkeit haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Was jetzt für so einen heimgekehrten Veteran. Vielleicht einfach, weil er der Veteran ist. Der war im Sabotagekommando. Er war im Kommando täuschen, tarnen und verpissen. Ne? Richtig. Zwergische Angriffstaktik gegen Richtung Vorrücken. Ja. Nee, vorgraben. Ja, im Endeffekt, wie ich schon sagte, immer Proben werden immer mit 4 Würfeln gewürfelt. Da kommt dann die Fertigkeit noch mit drauf. Hat man die Fertigkeit nicht, hat man Schlägerei plus 0. Es gibt Sondersituationen, wo man auch mal weniger haben könnte, aber tendenziell gibt es immer einen Bonus. Grundlegend kann man mit jeder Fertigkeit oder theoretisch kann man bis zu 4 Dinge mit jeder Fertigkeit. Es gibt einmal überwinden, das heißt, man versucht ein Hindernis eben zu beseitigen, also zum Beispiel über eine Mauer zu klettern, einen Stein zur Seite zu rollen, die Stadtwache zu überzeugen, dass man natürlich nicht der Druide ist, der gerade gesucht wird. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Vorteil zu erschaffen. Das heißt, man kann einen bestehenden Aspekt, dafür sind die Karteikarten da, die werde ich vielleicht zwischendurch mal auf den Tisch schmeißen, weil auch nicht nur ihr habt Aspekte, sondern auch alle NSCs, alle Orte, Stimmungen, was auch so vorkommen könnte, können ebenfalls Aspekte haben. Und die können von euch oder auch von anderen eben genauso eingesetzt werden, wie ihr eure Charakteraspekte. Man kann auch immer die Aspekte von anderen einsetzen. Also sprich, wenn ihr wisst, wenn ihr rausgefunden habt, dass euer Gegner ein sehr hochnäsiger Typ ist, dann wird er einen Aspekt haben, der irgendwie in die Richtung geht. Das kann man durchaus einsetzen, um sich zum Beispiel ein plus 2 zu holen, wenn man ihn ein bisschen schmeichelt oder so ähnlich. Und mit diesem einen Vorteil erschaffen, das würfelt man halt eben, um einen Aspekt einzusetzen, ohne dafür einen Fehlpunkt auszugeben. Das darf man nebenbei nicht bei seinen eigenen Charakter, normalerweise nicht bei seinen eigenen Charakteraspekten tun, so ist richtig gesagt. Sondern das ist eher für Situationsaspekte, die halt in der Umgebung oder bei anderen Charakteren liegen, da. So, dann gibt es eben noch Angreifen und Verteidigen. Ich glaube, was man damit macht, ist uns ganz klar. Wobei wichtig ist, soziale Konflikte werden in diesem Spiel im Endeffekt auch wie Kämpfe behandelt. Also sprich, wenn man etwas ausdiskutiert, werden Fertigkeitswürfe auf eine entsprechende soziale Fertigkeit gemacht. Der Gegner darf sich mit einer passenden Fertigkeit dagegen verteidigen. Und das, was die Differenz am Ende ist zwischen Angreifer und Verteidiger, wird dann im Endeffekt, also wenn der Angreifer mehr hat als der Verteidiger, wird das, was sozusagen die Differenz ist, erzeugt Stress. Weil ihr seht, ihr habt auf euren Bögen habt ihr geistigen und körperlichen Stress. Und zwar sind es verschiedene Anzahl von Kästen. Jetzt ist dabei zu wissen, das ist nämlich ein bisschen blöd auf diesem Bogen. Das erste Kästchen ist immer ein Punkt wert, das zweite Kästchen ist mal 2 Punkte wert, das dritte Kästchen 3 Punkte und es gibt maximal 4. Mehr gibt es nicht. Zumindest bei SCs normalerweise nicht. Die nehmen immer so viel Schaden aus, wie ihr Wert ist. Also sprich, wenn man 2 Punkte Schaden hat, kann man das 2er Kästchen, das 3er Kästchen, das 4er Kästchen machen. Macht man nur das 1er Kästchen, hat man noch einen Punkt Schaden über, muss gucken, wo man den sonst noch hinpacken kann. Man kann immer weniger auf ein Kästchen setzen. Man kann auch Schaden auf mehrere Kästchen verteilen. Wichtig ist natürlich, man sollte gucken, dass man möglichst bei 0 rauskommt. Stress hat den Vorteil, ist der Konflikt vorbei, ist der sofort vergessen. Der wird ausradiert und das war's. Man hat gleichzeitig auch eben noch Konsequenzen. Und zwar gehen die auch von leicht bis schwer, leicht, mittel, schwer. 2, 4 und 6 Punkte. Und die sind im Endeffekt dazu da, die nehmen langfristigen Schaden auf. Das heißt, die könnt ihr einsetzen, um Schadenspunkte wegzusetzen oder Stresspunkte wegzusetzen. Denn das Problem ist nämlich, wenn ihr irgendwann mal Schaden kriegt und ihr könnt ihn weder in eine Konsequenz noch in ein Stresskästchen packen, dann seid ihr ausgeschaltet. Dann darf der Gewinner des Konfliktes beschreiben, was mit euch passiert. Der hat da wirklich freie Hand. Deswegen gibt es eine wichtige Sache. Man kann nämlich jederzeit aufgeben in einem Konflikt. Dann darf man nämlich selber erzählen, wie man sich zurückzieht. Hat da im Endeffekt praktisch, solange es irgendwo plausibel bleibt, komplett freie Hand. Und erhält schönerweise noch für jeden Konflikt, für jede Konsequenz, die man vorher erlitten hat, noch einen Fehlpunkt dazu. Deswegen, das ist ganz wichtig, weil das wird ja gerne auch bei fast allen Rollenspielen vergessen, Rückzug ist manchmal eine Option. Vielleicht eine langweilige... Rü was? Genau, genau der. Ja. Nennt sich auch Feigheit vor dem Feind. Ja. Aber nicht doch, Kommissar. Blam! Ich fliehe nicht, ich rücke nur rückwärts vor. So, ja. Das nennt man Taktik. So, dann gibt es noch die Stunts. Das sind im Endeffekt, ja, davon habt ihr jeder, solltet so Richtung 3 haben. Das sind im Endeffekt besondere, besondere Anwendungen eurer Fertigkeiten. Die sind recht beliebig, deswegen kann man jetzt nicht alle erklären. Da müsst ihr mal drauf gucken, wenn irgendwas nicht klar ist, einfach nachfragen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit den Regeln nicht total erschlagen. Ja, nachfragen ist erlaubt. Es wird auch wahrscheinlich währenddessen noch mal ausführlichere Erklärungen geben, aber ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man zumindest mal eine grobe Idee hat, was man hier eigentlich veranstaltet. Hier liegen nebenbei noch Würfel, falls jemand braucht. Das wäre ein super Ergebnis. Ja. Ja, du hast dafür gelbe, viel Preise. Die meisten sind wir doch hier. Kann ich doch mal den Schnellstart haben, weil ich glaube, es ist zum Blättern doch angenehmer. Ja. Da liegt auch noch das Fate Core, falls du da brauchst. Nö, das habe ich da auch drauf. Also. André, das ist kein Fate-Würfel. Das ist ja vom Co-Workshop. Das wäre doch schon gewesen. Du möchtest mit deinen Würfeln? Ich kann auch Fettwürfel nehmen. Ja, muss mal welche zulegen. Das ist goldene. Es wäre jetzt auch kein Problem, die zu nehmen, da hätten wir uns so kurz einigen müssen, was, welche Werte was darstellen. Weil 1, 2 minus, 3, 4 neutral und 5, 6. Ja, plus also, da gibt es Schnellstarter. Ja, es gibt da verschiedenste lustige Varianten. Mit Mustern über die Punkte legen und. Was? Ja, man kann es auch kompliziert machen, oder? Nein, dafür ist da. Also jemals erlebt das Rollenspieler zu neigen, irgendwas unnötig kompliziert zu machen. Ja. Siehst du? Ja. Dafür ist dies. Stellt mir die schlechten Ansagen aus. Bevor wir loslegen, wie sieht es mit Abendessen aus? Ihr wollt auch was essen. Dafür gibt es eine Taverne. Ja, wir könnten was ordern. Wenn ja, jetzt praktisch. Hier Bedarf wäre. Ich habe jetzt akut keinen Bedarf, aber so auf die lange Sicht finde ich die Idee auch nicht verkehrt. Ja, also genau ab, das. Ab 7. Also, wir haben eine gute Pizzeria hier im Dorf. Ich habe jetzt zwar keine Karte, aber so die Standardsachen, die man so überall kriegt, gibt es da locker auch. Hier im Dorf heißt, wo ist die genau? Das sind 3 Minuten Auto von hier, die liefern aber. Ah. Die Straße hier vorne. So weit entwickelt sind wir hier dann doch. Ja, ja. Aber 3-4 Minuten, wenn er langsam fährt. Ne? Ja, ja. Mit dem Rolli. Ja, das ist ja auch, der mal sagt hier Viertel, dreiviertel Stunde, ne? Und dann in 15 Minuten liefert, ne? Ja. Was? Du hast auch noch einen Geist, ne? Ja. Ja, das ist doch der Anführer. Taschengeist. 3, 4, 5? 3. 5 wäre schön, dafür habe ich halt schon plus 4 zweimal. Ich mach weiter. Credit. Ja, ist. Ja, da kann man sich die Zähne dann ausmachen. Kannst du so. Karten ausgebaut. Ich habe Ersatzchips. So, ich lege aber mal direkt den ersten an. Also einmal auch den Namen des Dorfes, weil ich den auch ständig durch Grüntal, Grünwiese, Grünwulf oder sonst was ersetzen möchte. Aber den Namen des Dorfes und dann gleichzeitig noch den Aspekt des Dorfes, wehrhaftes Dorf an der Ostgrenze. Bin mir nicht sicher, ob man den sinnvoll irgendwo zu einsetzen wird, aber einfach, damit ihr mal eine Idee habt, wie das ja, dann aussehen wird. Die weibliche Stadtwache anheuern hier. Stadtwachen sind so witzigerweise wirklich fast alle weiblich, weil es gibt deutlich mehr Frauen als Männer. Da du halt auch was du mitbekommen hast, ne? Nee, dann steht hier auf meinem Bogen. Oh. Ah! So. Die Radarohren. Selber. Mein Namensgedächtnis ist nämlich perfekt für den Spielleiter, also nicht vorhanden. Du warst nochmal. Alex. Alex und du spielst den Jurofin. Okay. Der Erlöser. Seines Zeichens Seelenfänger. Mhm. So. Ralf. Okay. Genau. Du spielst? Tal Yakun, ein ehemaliger Veteran. Oder eingekehrt. Tal mit Vornamen. T-H-A-L, ja. Ach du Scheiße. Ich hätte sie mir nochmal angucken sollen. Das wird doch unterhaltsam. Weil es könnte eventuell sein, dass mindestens ein NSC auch Tal heißt. Ja. Ja. Carlos aus Singen, Gaukler. Mhm. Okay. Jetzt wollte ich schon Andros schreiben statt André. Yes. Mach nochmal. Ja, sag mir nochmal deinen Vornamen, also den Vornamen des Charakters. Carlos. Carlos. Aber ohne R, ne? Ja, Carlos. Carlos, okay. Und Vorname Micha. Okay. Ist eigentlich einfach. Charakter Risa. Eine Jägerin. Hm. Ja, genau. Springt meistens hier rum und hier. Ja, manchmal auch manchmal auch hier rum. Mein Hupen habe ich gerade woanders gemacht. So. Zum Nachstimmen. Gibt es da irgendwelche Fragen, die euch auf den Nägeln brennen? Irgendwas an den Charakteren noch nicht klar? Stifte habt ihr alle? Ihr seid auch alle mit einem Getränk und was, na gut, was zu naschen. Jetzt habe ich nichts mitgenommen, weil ich dachte nicht, dass wir die ganze Zeit ins Mikrofon knuspern. Okay. Ich habe da 3 Stunden lang gemacht, geknuspert. Müsste leider alles rausschneiden. Dein Mikrofon ist kaputt. Nein, das waren die Chips. Ja, wir haben immer das Problem, wir machen ja YouTube-Geschichten auch. Und wir haben halt, sobald ein Handy in der Nähe ist, haben wir die übelsten Störgeräusche drin. Also die übelsten ist nicht, aber man hört, ich glaube, man hört das auch nur, wenn man das weiß, dass die da sind. Aber welchen Kanal? Hm? Welchen Kanal? Spielwelten, das ist ein Brettspielkanal. Okay. Micha. Ralf, da habe ich mir ein Blatt Papier. Das habe ich Das habe ich heute vergessen. Ja, danke. Fühlt mich perfekt vorbereitet ohne Spiel. Naja. Seit 3 Wochen. Oh, getroffen habe ich mal Papier. Ja. Ich habe da noch so ein Blöckchen dabei. Genau. Gut. Also, nochmal kurz zum Dorf. Also, ihr seid in Grünwald. Ihr seid dort alle auch alte, neue oder Wiedereinwohner. Also sprich, wir haben da den Veteran, der aus dem finsteren Krieg zurückgekommen ist und jetzt als Schmiedelehrling mehr oder minder arbeitet. Den Seelenfänger. Du hast auch vorher in Grünwald gelebt, wenn ich dich so erinnere. Ja, das genau. Ist so, das ist mein Heimatdorf. Ich bin genau, da aufgewachsen. Du bist halt jetzt nach deiner Ausbildung als abgehobener, frischer Seelenfänger zurückgekehrt. Dann haben wir deine ehemalige oder vielleicht immer noch beste Freundin Risa, die halt als Teil der Jägergruppe des Dorfes arbeitet. Die Jäger sind hier zum Teil nicht, die sind halt nicht nur Jäger, sondern zum Teil auch Teil der Stadtwache. Wobei das aber auch, wie das meistens in Dörfern ist, jetzt eher so ein loser Titel ist. Es gibt da halt so eine Gruppe von Wehrbäuerinnen, die das mehr oder weniger leiten und mit harter Hand führen. Und du bist immer ganz traurig, dass du halt noch so als kleinstes Rad am Wagen betrachtet wirst. Ja, verkappte Möchtegern. Ja, und dann haben wir da hinten noch so einen Tagelöhner, der mal Gaukler war. Und jetzt so. Wir sind jetzt gut im 7. Jahr nach dem Flutfall. Das Dorf hat sich ja trotz der Nähe zum Nebel, also der ist ja hier auch angedeutet, also es ist wirklich so, hinter diesem Hof wird es halt echt unangenehm. Da ist diese Nebelwand. Das hier ist nebenbei nicht da, dieser Wagenzug. Das ist nämlich noch bevor der ankommt. Ja, und ihr ja, geht halt, wie gesagt, all eurem Beruf nach. Wobei du hast es ganz gut, weil du bist halt nur gebraucht, wenn irgendwas ist mit Seelen. Das heißt, du hast oft ein laues Leben. Wobei nirgendwo geklärt wurde, wie denn auch immer Seelenfänger ihr Geld verdienen. Aber da kommen wir nochmal drauf. Da wird gesammelt im Dorf, ne? Genau. Ihr wollt die Seele loswerden? Ja. Es ist wohl wahrscheinlich ähnlich wie bei einem Priester. Da würden wahrscheinlich Spenden... Das hört sich so nach Schmarotz an. Oder Gaukler. Ja. Ja. Ansonsten, dem Dorf geht es aber eigentlich ganz gut. Es gibt immer wieder mal, dass zum Beispiel auf einem der großen Gehöfte, die hier ja, im Osten des Dorfes liegen, dass da mal ein Sklave verschwindet. Man vermutet, dass es mal sind es Wesen, mal ist es wahrscheinlich einfach nur ein Fluchtversuch. Keiner weiß das so genau. Aber eigentlich geht es den Leuten einigermaßen gut oder man jammert auf hohem Niveau. Sprich, es ist eigentlich immer was zu essen auf dem Tisch, wenn jetzt auch nicht unbedingt reichlich. Es gibt ja, allerdings kaum noch Außenhandel, das hat sich halt geändert. Also früher war es, es gibt auch ein Handelskontor oder ein Gemischtwarenladen in dieser Stadt, der früher eben regelmäßig von irgendwelchen Wagenzügen und Händlern besucht wurde. Das ist alles merklich zurückgegangen in den letzten Jahren, aber tendenziell das Dorf ist in der Lage, sich selbst zu versorgen. Und gerade eben den Bauern und Waldbauern, es gibt ja auch noch eine Mine, den Minenbesitzern geht es relativ gut. Die Exportwirtschaft könnte ein bisschen besser sein. So, es ist ja früher Nachmittag, ihr habt gegessen, seid eurem jeweiligen Beschäftigungen nachgegangen und befindet euch zufälligerweise gerade alle auf dem Dorfplatz. Jetzt muss ich mein Namensgedächtnis wird total super. Ja, als plötzlich eine Frau auf dem Platz gerannt kommt, euch allen maximal, also ihr wisst, dass sie auf einem Hof in der Nähe wohnt, aber den Namen und so, sie kennt es nicht. Der Hof ist also so gute halbe Stunde entfernt. Und in diesen Zeiten ist das schon eine gefühlte Tagesreise. Und ja, sie wirkt sehr aufgeregt und sie ruft: Juro Finn! Ist der Seelenfänger irgendwo hier? Ich suche Juro Finn! Gerade einen Humpen in der Hand. Ja, war gerade am Ansetzen. Denke ich mir, ja, ich dachte mir, schöner lauer Tag, heute wohl nicht. Scheiße. Ja, stell ich mir ab. Einige Leute zeigen schon in deine Richtung. Ja, dann stell ich mal auf und... Da seid ihr ja. Sie nickt dir zu, holt noch Luft. Ich bin... Sascha vom Erex-Hof. mein Vater Tal, er liegt im Sterben, ihr müsst unbedingt kommen und sicher gehen, dass die Riten erfüllt werden, dass er ordentlich ins Diesseits übergeht. Jenseits. Technisch gesehen ins Jenseits, aber kommen wir später zu. Ja. Aber die Frau ist weit gerannt. Da kann man schon mal die Metaphysik durcheinander bringen. Immer die so entschlossenen Halbtoten. Ja, genau. Bin ich jetzt hier oder dort? Ja. Dann wäre doch ein Medikus angebrachter, ja, oder? Es soll natürlich euer Schaden nicht sein und sie reicht dir einen Beutel mit ein paar Münzen. Da wir in der Regel nicht mit Geld arbeiten, ist das halt wie ein Aspekt zu behandeln. Okay. Du bist jetzt also stolz, du besitzt eine Handvoll Münzen. Yay! Auf einem Zettelchen. Ja. Gut. Handvoll Münzen, Wert unbestimmt. Dann führt mich mal zum Hof, junge Dame. Ja. Sie, oder holt erstmal kurz Luft. Ja. Sie nickt. Dankt sich. Erfrischung? Bitte ihr den Humpen an. Ich bin roh oder so. Was hast du denn in deinem Humpen? Wahrscheinlich Bier. Wird ein dünnes Bier sein, ne? Schlicht ergreifend kein Wasser, weil das wäre wahrscheinlich ungesund. Sie lächelt. Danke und nimmt einen langsamen Zug und ein paar Schluck, aber man merkt, dass zumindest ihre Atmung wird etwas flacher. Vielleicht beruhigt sie sich sogar durch den geringen Alkoholgehalt. Ich habe ein Pferd dabei. Habt ihr auch ein Pferd? Hast du nicht, bevor du fragst? Vielleicht könnt ihr irgendeins leihen irgendwo. Ansonsten, also was du nebenbei weißt, was sie gemacht hat, sie ist scheinbar alleine unterwegs. Das ist Platz 1 der 10 Dinge, die man normalerweise nie tun sollte. Also, weil es ist schon durchaus gefährlich. Also in den Wäldern leben Raubtiere, teilweise sogar verdammt. Fast menschenartige Raubtiere, also Dinge ist ein schönes Wort dafür. Also sprich, sie sind doch durchaus recht intelligent und zu heimtückischen Dingen und benutzen auch Waffen. So gibt es zum Beispiel Raubkatzen, die lange Messer mit sich rumtragen und so Dinge halt, ne? Seit ich Dings kann ich ja nicht alles erklären. Auf jeden Fall, man sollte normalerweise in einer Gruppe reisen. Ja, da muss ich mal ein paar Leute zusammentrommeln. Du hast zufälligerweise gerade Leute in der Nähe. Ja. Die einen auf dich gezeigt haben. Ah, das ist ein falscher. Ich schmiede Hammer in der Hand. Was haben wir denn da so? Ja, beziehungsweise generell sollte man ja so erstmal so die Charaktere vielleicht mal so vorstellen. Ja, also Jurufin. Örtlicher Seelenfänger. Da besitzt eine Handvoll Münzen. Und eines Rubinohrringes. Mhm. Ja, Tal Yakun. Örtlicher, also Veteran, zurückgekehrt, arbeitet zwischenzeitlich in der Schmiede, um seinen Unterhalt zu verdienen. Ich bin Carlos, ehemaliger Gaukler. Ich vertreibe mir gerade die Zeit mit Jonglage. Was, du kennst mich nicht? Ich bin Risa, deine alte Freundin. Wir haben Blutschwur geschworen. Ach ja, die peinliche Geschichte. Ja, sag ich doch. Jägerin, möchte gern Kriegerin. Und die haben eigentlich einen Freundschaftspreis, wenn ich mitkomme. Okay. Ja, Risa ist natürlich die erste auf der Liste. Ich schaue mich um, erblicke Risa. sorge erstmal dafür, dass wir nicht alleine reisen. Ach ja, eine gute Idee. Ich habe das Pferd genommen und hatte gehofft, dass es schnell genug sein wird, um nicht in Scherereien zu geraten. Also, ich gucke nochmal zum Dorfeingang, sehe kein Pferd. Doch, du siehst da ein Pferd. Also, sie hat es am Tor, es ist am Tor festgebunden, ja. Ist also tatsächlich mit Pferd angekommen, okay. Ja, ja. Sie ist nicht mit dem Pferd auf den Marktplatz gestürmt, geprescht, wie es so manche andere gemacht hätten. Ja, gut, dann schaue ich mich nach Isa um, winke ihr zu und Isa! Juro! Isa! Juro! Wir brauchen eine Gruppe, ein paar Begleiter, um zum welchem Hof? Zum Erikshof, den siehst du da nicht. Der ist nicht direkt. Okay. Der ist hier irgendwo. Na, brauchst du ihn? Am Ende dieser Straße. Okay, der Hof, der nicht mehr auf der Karte drauf ist, sondern weiter drüber geht. Schöne Karte. Ich habe mich halt bemüht, dass man den Schnellstart danach auch noch spielen kann. Okay. Hallo, es gibt bestimmt noch einen als Charakter, einen Kartograf. Der muss ja auch noch was zu tun haben. Die nähere Nachbarschaft kartografieren. Irgendjemand hat dort die Straßenschilder aufgestellt. Alois kann durchaus aufgrund seines Hintergrundes behaupten, dass er da sogar schon mal gearbeitet hat, wenn er das möchte. Ja. Mhm. Dann würdest du die Dame sogar schon kennen. Das ist nämlich die Tochter des aktuellen Hofherren, der witzigerweise Tal heißt. Ich streife mal so über den Platz. Ja, wie gesagt, so meine Bällchen so am Jonglieren. Mhm. Und fröne dann mal so ein bisschen meinen Fingerfertigkeiten. Sprich, ich versuche mal so ein bisschen meinen Tageslohn aufzubessern. Weil irgendwo von muss das Bier bezahlt werden. Konsequent, ja? Ja, ja. Ja, dann würfel doch bitte mal auf. Es ist Diebeskunst? Ich habe hier Diebeskunst. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe gerade noch das Buch gelesen, bevor ich losgefahren bin. Und übrigens das erste Mal. Sehr vorteilhaft. Ja. Sehr vorteilhaft. Und dieses Dorf hat sage und schreibe 120 Leute. Mhm. Ja, da weiß man schon, wer Dieb ist und nicht. Das habe ich mir auch gerade so gedacht, aber. Er wird nicht lange hier verweilen. Warum er wohl Wanderarbeit möchte? Ich bin ja nur Tageslöhner. In dem Falle Taschenlöhner. plus 2 habe ich da stehen. Nee, 3 hast du. Plus 3. Also mit 3, ne? Mhm. Nee, 4 Würfel und du addierst einfach 3 drauf. Also, ich sehe ein Plus von hier aus. Mehr war ja nicht. Ein Plus und dann die plus 3 macht 4, ne? Das muss alles leer sein? Ja. Das ist eine 4. Mhm. Ja. Das ist ein großartiges Ergebnis. Somit bist du jetzt. Mehrere Hände voll Münzen. Somit bin ich jetzt Kapitalist. Somit bist du jetzt stolzer Besitzer einer gestohlenen Geldbörse. Wahnsinn. Das werden wir sehen, ob das so gut ist. Kapitalistischer Gaukler mit kleptomanischen Unterhintern oder was? Ja. Unheilbar. Ja. Ich mache mich dann also hier in Grünwald und Umgebung kennt man eine sehr gute Behandlungsmethode für Kleptomanie. Sie hat was damit zu tun, dass man die Hände eventuell am Gürtel tragen kann danach. Ja, schöner Schmuck. Ich mach die Arme müssen nicht unbedingt auf der Höhe sein, wie du sie gerade gezeigt hast. Da habe ich schon gedacht. Ein Outsourcing. Deswegen mache ich ja auch direkt eine Reinvestition. Sprich, fängt man nicht mit den Fingern an. Ich warte zum nächsten Gasthaus. Mhm. Und zum einen, du meinst das eine. Das einzige Gasthaus. Ja, Also, und er gibt das Geld da aus, mal. Oder ich checke natürlich vorher die Geldbörse. Mhm. Wie viel oder ob es sich überhaupt lohnt. Das ist jetzt die Frage, ob, wie du Lohn definierst, aber für ein paar Bier oder ein Fläschchen Schnaps oder so wird es reichen. Lohnt. Du hast Hupen, Schritt verbessern. Schritt voraus in die Kneipe, also ins Wirtshaus. Und ja, also ihr beiden unterhaltet euch gerade, überlegt, wen könnte man denn noch mitnehmen? Du bearbeitest vielleicht gerade am Rande. Ich gehe am Brunnen vorbei, zur Schmiede zurück. Ah, okay. Ja, ansonsten, ich habe da noch ein Hufeisen zu schmieden. Ja. Plötzlich hört ihr, wie einer der Dorfbewohner, wie nennt der da? Wen könntest du denn ausgeraubt haben? Ja, sonst hätte ich schon den einfach dahin geschmissen. Ja, gerade schon. Ja, ich weiß genau. Dann nötig gleich einen schnellen Abgang. So Boy, der Sohn der örtlichen Hundezüchterin, aufschreit: Meine Börse! Wo ist meine Börse hin? Hat jemand meine Börse gesehen? Er sucht den Boden um sich schauend ab. Ohne Reaktion weiter. Also ich lasse dann so eine Tasche. Ihr könnt ja mal, also die noch in der Nähe des Marktes sind, können ja aber auch mal eine Wachsamkeitsprobe würfeln. Ich lasse dann so in der Tasche die Münzen aus dem Beutel in meine Hosentasche rein. Oh, Wahrnehmung, plus 1. Oh, mit 8 Würfeln ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, man muss nur die Farbe definieren vorher. Wahnsinn. Kann man auch mit allen würfeln. Das sind 4. Was hast du in Heimlichkeit? 4, ne? Ich? Ja, muss. Heimlich 4, ja. 4. Lieber 4 oder mehr? Du hattest 4? Nee. Mit Modifikator. Da haben wir 4. Du hattest 4. Ja. Ja. Jägerin muss das schon ihr Bild sehen können, ne? Ja, du. Also du könntest jetzt mitbekommen haben. Warte, jetzt muss ich selber mal nachgucken, wie das nochmal genau war. Also. Du hast einen Gleichstand erzielt, das heißt, du könntest einen Erfolg mit einem kleinen Haken haben, also sprich mit einem, dass du die Probe geschafft hast, aber das Ganze hat halt einen Nachteil, also ja, es ist jetzt an der Stelle relativ schwer zu sagen, was wieder sein soll. Ich würde jetzt eher dazu tendieren, dass du die, also wenn dir nicht ein guter kleiner Haken einfällt, der dich leicht behindern würde, jetzt würde ich jetzt eher sagen, nee, du hast es einfach nicht mitbekommen. Ein guter kleiner Haken ist natürlich. Nee, mit dir habe ich ja gemangelt. Mhm. Ja. Ja, über alte Zeiten ausgetauscht. Ja. Okay. Das ist ja nicht anzudrehen. Ja. Also, während man auf dem Marktplatz gerade jeden Stein umdreht, marschierst du entspannt zur Taverne und besorgst dir ein Getränk deiner Wahl. Genau. Oder auch Getränke deiner Wahl. Hopfenhaltig groß. Ja. Dann kriegst du einen guten 1 Liter Weinschlauch, damit du auch vorankommst. Das ist gut. Mhm. Dann kannst du mir das Kärtchen erstmal wieder zurückgeben. Muss die Börse machen. Oder die Frage ist, was machst du mit der Börse? Ja, die lasse ich verschwinden. Sprich, Kohle aus der Börse in meine Hosentasche und die Börse selber dann weg. Irgendwo. Mhm. So in dem Tumult im Gasthaus so einfach so unterm Tisch am Boden. Dann lassen wir sie erstmal am Tisch liegen. Vielleicht brauchen wir sie ja nochmal für irgendwas. So. So. Ja, also Doughboy ist gerade damit beschäftigt, in Richtung Gemischtwarenladen oder Krämerin zu gehen. Scheinbar versucht er jetzt seine Schritte zurückzuverfolgen. Und ja, ihr redet miteinander. Ja. Du musst dich von dem Tumult aufhalten lassen oder schmiedest du dein Eisen jetzt? Den Köpfen ja, also mich interessiert das Geschehen momentan nicht so wirklich auf dem Marktplatz. Ja, gut, dann bist du jetzt wieder an der Schmiede und lässt den Hammer singen. Genau. Ja. Den könnten wir noch gebrochen. Was ist mit Zora? Letztlich ein bisschen Streit gehabt, aber wenn du meinst. Ja, okay, dann vielleicht doch besser jemand anders. Wie wär's mit den komischen Typen in der Schmiede? Irgendwie so Ex-Veteran, hat zwar hin und wieder mal was auf die Birne gekriegt, aber recht schlagkräftig, der Gute. Okay, wenn du meinst. Dann lass uns mal loslaufen. Lass uns mal loslaufen. Ja. Ich lauf da mal vor, weil ich kenne ja ganz gut aus hier. Na. Ich könnte mich ja sonst verlaufen. In den fünf Häusern. Genau. Sieht alle gleich aus. Sind wahrscheinlich schon ein paar mehr Häuser mehr, aber. Du kommst wieder aus der Taverne raus und beobachtest im Endeffekt, wie Sovoy gerade ein hitziges Gespräch mit der Krämerin zu führen scheint. Und danach weiterstampft. Er kommt in Richtung Taverne. Ja. Mich zieht's dann so einfach mal weg. Ja. Also, der Soboy ist nebenbei als relativ, ist nicht unbedingt die beliebteste Person im Dorf. Davon abgesehen, dass er ein bisschen hochnäsig ist, weil seine Mutter durchaus den einen oder anderen Cent mehr hat, weil, wie gesagt, Kampfhunde sind ein ganz großes Thema. Sie hat die größten, besten und schönsten und vor allem auch die blutrünstigsten. Das heißt, bei denen stimmt die Kasse. Und also man sagt auch im Dorf, der ein oder andere würde jetzt so hinter vorgehaltener Hand sagen, der Junge kann gut mit Tieren, aber nicht so gut mit Menschen. Entsprechend, er ist nicht so der Charisma hat, um es mal freundlich auszudrücken. Der kann allerdings durchaus gehässig und nachtragend sein, weswegen du dir immer noch nicht so ganz sicher bist, ob das die weiseste Entscheidung deines Lebens war. Ja, in einer Reihe nicht so weiser Entscheidungen. Ich stapfe so von da. Geboren werden. Ich stapfe da. Manchmal fängt es genau da an. Ja. Ich stapfe da mal von dann. Einfach mal so. Durchs Dorf. Ich lasse mich einfach mal treiben. Okay. So immer hin und wieder immer mal einen Schluck aus dem Weinschlauch. Mhm. Oh, passt schon. Ich lasse den Tag dann mal einfach so an sich vorbeiziehen. Mhm. Ihr zwei habt dann inzwischen die Schmiede erreicht und ihr hört halt vom Weiten schon, da wird mächtig gehämmert. Also Klang, Klang, Klang, Zisch. Klang, Klang, Klang, also nach dem Glühen natürlich, aber das macht nicht so ein tolles Geräusch. Plays Heavy Metal. Das ist der Drummer. Ja. Ja. Ja. Ja. Der Schmied sieht euch ankommen. Oh, Risa, Juro, braucht ihr etwas? Ein neues Jagdmesser vielleicht? Oder was auch immer Seelenfänger so brauchen. Ich für einen Augenblick pausiert die Welt, wo ich darüber nachdenke, was könnte ich alles gebrauchen? Ganzes Arsenal an Waffen, viele Leute, ja. Nichts dergleichen gerade. Das gibt gerade eher, bräuchte ich jemanden, der mich begleitet. Ich muss zu Eriks Hof. Sein Blick fällt in Richtung, also in deine Richtung. Ja, also wüsste da vielleicht jemanden. Wie weit bist du denn mit dem Hufeisental? Fast fertig. Aber könnte noch besser passen. Ja, dann mach hin. Es klingt so, als ob du heute noch einen Ausflug machen könntest. Du weißt doch, wie ich zu Ausflügen stehe. Die liegen mir nicht so. Ja. Soll sein Schaden nicht sein? Das finde ich noch besser. Dann brauche ich ihn nämlich nicht zu überreden, dass er die fertigen Äxte dorthin bringt. Die könntest du allerdings dann trotzdem mitnehmen, Lehrling. Ja, okay. Ich gehe zum Pferd rüber, leg das Hufeisen an, noch fast glühend. Ja, es ist so üblich. Aus und das Pferd tritt zu. Guck, nimm Maß, okay, da muss nochmal, und dann wird korrigiert. Ja. Das Glühbirnenpreis. Wild. Mhm. Ja, die werden schon noch heiß aufgetragen. Ja, das ist schon. Wer merkt davon nichts? Das heißt ja Dekoren. Also. Ist alles richtig. Ja. Und ja, wir werden wohl Pferde noch weitere benötigen. Kannst du dich darum kümmern? Ich guck, ob ich noch jemanden finde. Mhm. Ich bin dann schon mal auf dem Weg zum Pferdeverleiher. Ja, Pferdeverleiher. Da gibt es auch ganz viele von. Euroports. Bist du die alle abgeklappt oder was? Ja. Da gibt es bestimmt Pferde. Erstmal in den Nebelwand reinlaufen, verlaufen. So, jedenfalls vor dir, Wallach oder so. Gesund und ausgeruht wäre mal so meine ersten Anforderungen an ein Pferd. Vielleicht immer so vier Beine, ein Rücken. Dann werde ich mal auf der Suche nach was Sanftmütigem für dich gehen. Ah, also so Golfklasse. Ja. Brauchst eine Leitung auf. Sanftmütiger als du. Ich gucke mir den Acker Golf für unseren Schmied. Das hat ja nicht funktioniert. So, also du gehst. Du schaust, ob du ein paar Pferde leihen kannst. Also es gibt natürlich keinen Pferdeverleih in dem Sinne, aber es gibt durchaus Bewohner, die Pferde haben, die man fragen kann. Ich werde dich mit potenziellen Jagdruf bestechen, was wir denn nicht so erwarten haben. Okay. So als Ausgleich. Ja, das kann man ja mal versuchen. Während ich mich dann darüber wundere, warum ich jetzt schon Pferde einsammle, werden wir eigentlich noch einen weiteren Gefährten suchen und der bräuchte eigentlich auch eins. Ich frage einfach. Könntest du natürlich plus eins Pferde besorgen? War ja mal erstmal meine Idee bei der Sache. Dass ich noch jemanden finde. Ja. So. Während du so als erstes zu. Bist du nochmal Eliana? Hab sie, glaube ich, oder? Elil hieß sie. Während du dich auf den Weg zur Krämerin machst, denn die Gute besitzt ziemlich genau vier Pferde. Und ja, du könntest dir ganz gut vorstellen, dass die bereit wäre, vielleicht für ein, zwei Münzen oder eben für etwas Tauschgut dir diese Pferde für einen Tag oder zwei zu überlassen. Weil eigentlich brauchst du die in der Regel eher selten. Weil früher ist sie selbst noch mit dem Wagen durch die Gegend gefahren. Das macht sie aber seit dem Flugfall nicht mehr unbedingt. Gut. So. Du gehst zum Dings. Du machst das Huf fertig. Was machst du so lange? Ja, mich erstmal so wieder auf den Platz stellen. Höret her, höret her. Für eine Exkursion zu Eriks Hof bräuchte ich noch... Eine weitere Person. Üblich ist natürlich mit Gefahr zu rechnen. Du weißt, wie man Werbung macht. Ja. Gefahr. Also, Soboy ist inzwischen beim Wirt angekommen. Und dir ist schon bewusst, dass die Kombination aus, dass du gerade... wo du dafür bekannt bist, kein Geld zu haben, eine größere Menge Bier erworben hast. Und die Tatsache, dass man eventuell die Geldbörse da finden könnte, gleich du solltest nicht unbedingt länger im Dorf bleiben, heißen könnte. Von dem ich die rufe. Ja. Deswegen habe ich mich da hingestellt und Werbung gemacht. Ja! Was springt bei raus? Jetzt kommen sie mir nicht mit Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Ein paar Münzen sollten schon dabei rausspringen. Also ich würde nicht unter einer Handvoll mitgehen. Ich steuere mal auf ihn zu. wann geht's los? Ja, sobald Risa die Pferde hat und der Kollege da mit seinem Hufeisen fertig geworden ist. Er ist weit genug weg, das hört er nicht. Der macht das, ja. Ja, so für die nächsten Tage hätte ich Zeit. Okay, ich weiß nicht, ob die Sache so lange dauern wird, aber... Also, ja, so gegen... Also es hängt natürlich davon ab, wann derjenige wirklich stirbt, wann noch lebt er ja, der andere Tal, Tal 2. und es ist halt Tradition im Endeffekt, es wird eine Feuerbestattung gemacht. Und es wird dann ein Leichenschmaus/Totenwache bis zum nächsten Morgengrauen von da aus an. Also... Das heißt, wenn er sehr früh morgens stirbt, dauert das sehr lange. Wenn er kurz vor Mitternacht stirbt, nicht ganz so lange. Okay. Im schlimmsten Falle könnte es nur sein, dass es halt schon so dunkel ist, dass man keinen Scheiterhaufen mehr machen muss, dann dauert es wirklich lange. Weil dann muss man bis zum nächsten Tag warten. Mhm. Okay. Man kann die Sache aber auch verkürzen, indem man ein bisschen nachhilft. Das ist technisch möglich, moralisch vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Fragwürdig. Moral wird immer bewertet. Aber da bringst du mich auf, wenn, wo du jetzt Feuerbestattung sagst, braucht man noch so anderes, so ja, den Kram, den ich so für die letzten Riten alles so brauche. Ich weiß nicht, den... Tafelsalz oder so, keine Ahnung. Alles, was nach eurem Konzept und Aspekten Sinn macht, habt ihr dabei. Also sprich. Du wirst irgendein Kriegswerkzeug noch besitzen, weil als Veteran hast du das mitnehmen dürfen. Auch noch eine Rüstung. Du hast halt all das, was eben so ein Seelenfänger hat. Das umfasst in deinem Fall, glaube ich, ein Dolch. Diesen besonderen Ohrring. Ein Talisman. Genau. Ja, und natürlich auch alles, was man eben für diesen Ritus braucht. Den kannst du auch völlig frei selbst ausgestalten, weil... Ich weiß nicht, ob sowas in dem Regelwerk später drinstehen wird, aber zumindest in meiner Kopie steht es noch nicht drin. Also werde ich jetzt gnadenlos irgendwo klauen. Das ist die Impro. Ja. Ne? Man braucht Salz, damit die Geister nicht kommen. Die Stimme und Pfeffer. Ja, genau. In Ring of Fire. Ja. Ein großer Vorteil ist, dass ihr zu einem, ja, im Endeffekt zu einem Waldbauernhof geht, also sprich, es sind im Endeffekt Holzfäller, die haben auch ein eigenes Sägewerk und so weiter. Also Holz für den Scheiterhaufen wirst du, glaube ich, nicht suchen müssen. Das wird vor Ort sein. Also das ist alles da. Nehmt die Planken vom Bauernhof. Reißt den Pferdestall. Ansonsten Pferde habe ich dann. Ja, dann ansonsten werde ich jetzt. Ich habe hier jetzt. Gibt es überhaupt eine Fertigkeit Reiten? Es gibt eine Fertigkeit Athletik. Wir gehen einfach mal davon aus, dass ihr alle zumindest, da ihr auf dem Land lebt, die Grundzüge mal erlernt haben werdet. Und vielleicht bin ich ja so nett, es gibt keine härteren Manöver, die geritten werden müssen. Das okay, wird ein Reisen mit plus minus null werden. Genau. Ja. Also für die normale Reise werdet ihr keine Probe werfen müssen, wenn irgendwas passiert, dann. okay. Ja, wollt ihr das mit den Pferden vielleicht nochmal überlegen? Ich weiß ja nicht, ob jemand Athletik hat, weil der Gaukler hat es auf jeden Fall. Jo, 2. Ich hab's. Ja. Well, shit. Ja. Also, sprich, ihr braucht genau 4 Pferde und ein Seil. Er macht's wie nobody. Du hast gar keine Athletik, ne? Nö. Ja. Okay. Ja, ist doch. Solltest du er sollte reiten können, weil er ist ja eigentlich eine gehobene Person Seite. Eigentlich. Also, wie gesagt, grundlegend gehe ich davon aus, dass ihr das alles gelernt habt, deswegen braucht ihr für normales Bewegen eines Pferdes auch keine Probewürfeln, nur halt, wenn interessante Dinge. Also wenn ihr anfangt, über Sachen drüber zu springen, vom Pferderücken zu kämpfen, fang nicht an mit Dressur reiten. Voltigieren. ja gut, also Das ist soweit zusammen. Du bist inzwischen bei Elil angekommen. Ah, ja, Risa. Ich habe mal Leisten gezogen. Ja, weißt du, der Trick ist, gutes Verkaufen ist, wenn du deinen Kunden so über den Tisch ziehst, dass er die Reibung als Nestwärme empfindet. Ich dachte, das wäre Personalführung. Okay. Das lässt sich vielseitig einsetzen. Ja, ich hätte mal eine große Bitte an dich. Ich bräuchte von dir mal 4 Pferde gediehen. Ja, eigentlich sind sie nicht zum Verleih. Was musst du denn damit machen? Ja, ich muss mal ins Nachbardorf was erledigen. Und auf dem Rückweg dachte ich mir, ich wollte ja sowieso noch ein bisschen jagen gehen. Und da könnte ich die Pferde gegebenenfalls als Transportmittel nutzen. Weil da vorne habe ich noch heute Wildschweine entdeckt. Mhm. Und was habe ich da jetzt von? Wie wäre es, wenn ich dir ein halbes Schwein überlasse? Ein ganzes, und ich darf mir das Schwein aussuchen. Hatte eigentlich vor, nur ein Schwein zu jagen. Shit. Und wenn sie 4 Pferde aussagen muss, dann muss ich als gute Kapitalistin ja davon ausgehen, dass auch mindestens 3 Schweine geschossen werden. Und ein Drittel des Gewinns ist ja wohl fair. Wie sich riskiere ich meine Pferde hier? Du kannst doch ein Pferd schießen. Hast du überhaupt eine Lizenz? Hast du einen Pferdeführerschein? Klasse 3! Wenn ich jetzt gerade auch nicht anfangen soll zu verhandeln oder aber hast du auch einen Jagdschein? Zeit, einfach mal nachgebe und ein ganzes Schwein und du willst ja das aussuchen. Ja, da ich es eilig habe, sagen wir mal, okay, bin ich einverstanden, ist ein fairer Preis. Sie nickt. Okay, ich jag auch kleine Pferde. Weak. Das wäre ja fast schon fies. Sie darf sich jedes Ferkel aussuchen, das ist egal. Ja, wahrscheinlich besser, sich nur mit Ferkeln auseinanderzusetzen, als mit dem ausgewachsenen Wildschwein. Ein Schwein für 4 Pferde? Ja. Ich sage Ayasha, das ist die Sklavin von Elil, dass sie dir die Pferde fertig machen und du kannst sie dir in ein paar Minuten hinterm Haus abholen. Das ist gut. Mhm. Du reitest ja, denke ich, nicht alleine. Nein. Gut, dann hol deine Begleiter. Ich reite 4 Pferde. Nicht alleine. Ja, Maus, die dürfen tragen helfen. Und Ayasha kümmert sich um alles Weitere. Wunderbar. Möchtest du vielleicht noch was Reiseproviant kaufen, wo du schon mal hier bist? Du jagst. Als Jägerin habe ich eigentlich so nicht das Problem. Ja, wild wird meistens nicht direkt. Du hast natürlich recht, aber was denn? Wie wäre es? Übernachtung, je nachdem. Ja. Wie wäre es mit dieser Tinktur, mit der du deine Bogensehne einfetten könntest? Dann reißt sie nicht so schnell. Ich habe ja noch vom letzten Mal, ich habe noch nicht alles ausgebaut. Gute Tinktur, sehr ergiebig. Stell mir die mal zurück. Ich nehme beim nächsten Mal, wenn ich da bin, nehme ich mir die Flasche mit. Die nickt. Na dann, bis zum nächsten Mal. Und vergiss nicht, ein schönes Schwein zu schießen. Also mindestens 1. Aber natürlich. Wenn du kein Schwein schießt, hat sie keine Bezahlung. Dann komme ich nicht zurück. Komm ich erst zurück, wenn ich die Wahl, kein Schwein oder 4 Pferde. Ja. Ein Schwein oder 4 Pferde, so ist die Wahl. Ja. Ah, Duval, wo sind denn die Äxte, die ich mitnehmen soll? Und vor allem wie viele? Ich habe sie dir schon zusammengeschnürt. Er deutet auf ein Bündel. Von der Größe her würdest du sagen, es sind wahrscheinlich 4 oder 5 so in ein dickes Tuch eingebündelte Äxte. Ich dachte, so kriegst du sie besser aufs Pferd, als wenn du eine Kiste nehmen würdest. Ja, das stimmt. Ansonsten bräuchte ich einen Wagen. Okay. Wie viel soll ich dafür verlangen, wenn ich ankomme? Isina hat dich schon im Voraus bezahlt. Brauchst nur abliefern und einen Gruß ausrichten. Also Isin ist der Sohn des aktuellen, also der zukünftige Hofbesitzer. Okay. Ja. du bist ja noch auf dem Markt, gerade mit Carlos am Bahn. Dir fällt nämlich auf, dass Sascha inzwischen schon wieder verschwunden ist. Sie scheinen schon wieder zurückgeritten zu sein. Alleine. Warum? Froh, dass du deine Münzen schon hast. Die Dame hat's eilig. Ja. Ja. So, ich vermute, ihr trefft euch jetzt alle gerade wieder auf dem Dorfplatz oder vielleicht auch ja doch auf dem Dorfplatz, weil. Ja, sobald ich die vier Pferde da sehe, weiß ich, wo ich hin muss. Ich schlängel mich immer so ein bisschen rum. So um die drei plus die Pferde. Also immer so Schatten in Richtung des Snobs, der da seine Geldbörse gesucht hat. Mhm. So, dass ich jetzt so nicht ganz so auffalle. Mhm. Ja. Du hältst aber so ein Auge in seine Richtung. Du merkst auch, dass er sich immer wieder mal umschaut und auch durchaus scheinbar ja mit dem einen oder anderen ein Gespräch führt. Aber scheinbar hatte ich bis jetzt wirklich noch nicht entdeckt. Oder wir können ja eigentlich auch mal auf Heimlichkeit würfeln. Was soll der Geiz? Habe ich, glaube ich, auch. Oder? Ja, du solltest das da haben. Solltest du sehr hoch gut haben mit plus 4. Ich glaube 4 oder so, ja. Machst du eine 6 draus? Okay. Da kann ich gedacht, dass wir so viel brauchen. 4, 1 drauf, 5. Muss ja einen abziehen. Jo. Ein wahrer Meister der Wahrnehmung, ob du da eine Chance hast. Ja. Tja. So, ja, ihr seid nun alle zusammen. Hast du die Pferde mitgebracht oder bringst du dort zu den Pferden? Okay. Ja. Und mir fällt auf, dass unser neuestes Gruppenmitglied etwas nervös zu sein scheint. Ich muss so meine Wande bewerbt. Nervös? Nö. Hallo? Ich habe einen exorbitanten Bewegungsdrang. Dieses rastlose Gauklervolk. Ja. Ich muss die neuen Schuhe einlaufen. Mit den extra leisen Glöckchen. Ja. Ja, ihr macht euch dann auf den Weg zum Erikshof. Der führt euch im Endeffekt diese Straße lang. Es ist eine gute, ja, zu Pferd vielleicht sogar. Ja, ich weiß nicht, wollt ihr schnell reiten? Reitet ihr einfach mit normaler Geschwindigkeit? Ich würde sagen, so ganz normal. Bei unseren Reitkenntnissen. Ganz gemach, ganz gemach. Wir wollen. Wir halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Pferde uns vorgeben, ne? Vier Hufpflege. Seht ihr da das Schild da? Ne? Das gilt doch pro Huf. Was erwartet? Du hast nur ein PS, also du kannst nicht sehr schnell unterwegs sein. Gib mal Gummi. Gib mal Hufe. So. Lass mal das verstecken. Da passieren nur Katastrophen. Ja. Ja? Vor allem gerade die Pappnase brauchen wir ja. Ja. Bei unserem Glück fällt der vom Pferd durch die Genick. Also, knack! Ja. Abenteuer vorbei. Ja, kurz vor Ziel. So, nach nicht ganz einer halben Stunde erreicht ihr auch wirklich den Erikshof. Der liegt im Endeffekt ja direkt am Rand eines größeren Waldes. Gegend gilt als etwas sicherer, was primär daran liegt, dass ihr halt relativ weit, ihr habt also schon ein gutes Stück zum Nebel zwischen euch. Ihr wisst, was ich meine. Also ihr seid halt ausreichend weit weg vom Nebel, dass es einigermaßen angenehm ist. Aber auch dennoch die Wälder in Australien, also dem Teil des Landes, in dem ihr gerade seid, die galten schon immer als gefährlich und mit fiesen und hinterhältigen Kreaturen bevölkert, mit anderen Worten. Wer weiß, was da nicht noch alles lauert. So, der Hof selber besteht aus einem sehr großen und auch schon fast prunkvoll zu nennenden Haupthaus. es gibt zwei Gesindehäuser, die, also mal grob geschätzt, fast der Hof bestimmt locker 50, vielleicht sogar 60 Personen, die da maximal unterkommen können. Zusätzlich gibt es einen Hühnerstall und einen sehr neu, also es ist wirklich, man sieht, das Holz ist wirklich ganz frisch, frisch lasiert, also strahlt förmlich das Gebäude, einen Kuhstall. Und ihr seht auch eine Handvoll Rinder, auch bekannt als 5, auf der Weide stehen, die dort neu abgezäunt wurde. Also scheinbar hat man ein bisschen seine... Es gibt auch ein Sägewerk, doch als ihr näher kommt, merkt ihr, dass eins der beiden Gesindehäuser deutlich ja, unbenutzt wirkt. Also ein Fensterladen hängt schief, das Dach hat definitiv ein bisschen Pflege nötig. Also scheinbar wird von diesen beiden Häusern maximal nur noch eins genutzt. Und auch das Sägewerk, also wer sich an die alten Zeiten von euch erinnern kann, weiß, dass das Ding früher richtig gebrummt hat. Jetzt ist es so, es ist vieles, es wirkt ein bisschen vernachlässigt, verfallen. Es wird sich definitiv noch genutzt, das Sägewerk, aber nicht mehr in der Auslastung, wie es mal war. Und es wirkt auch allgemein recht leer und karg auf dem Hof. Also die Hühner gackern immer noch in ihrem Gehege. Wie gesagt, Kühe stehen inzwischen auf der Weide. Das ist auch ein Novum, das gab es vorher nicht, weil vorher waren das reine Waldbauern. Die Hühner gab es schon immer. Das war wohl ein Spleen des alten Eriks, des ursprünglichen Begründers dieses Gehöftes. Aber mal eben so reingeworfen. Wolltet ihr jetzt Essenspause machen? Weil es wird ja hier gerade auch passen, wenn wir so gerade aufs Gehöft kommen. Wir könnten jetzt was bestellen, ja. Ja. Passt schon gut, 7 Uhr. Ja. Gut, dann kommt ihr grade, reitet ihr gerade auf den Hof. Pause machen?